call das, Apple call uns, Apple call das, Apple call uns. Ich kann dich nicht mehr sehen, das werde ich nicht verstehen uns. Pass mal auf, dass ich nicht komme, wenn ich deine Fresse sehe. Apple call das, Apple call uns, Apple call das, Apple call uns. Deine Blöcke als Luft, ich krass, du kommst mit deinem selben was. Ich hab keinen Bock mehr anzuhören, was wir für eine Scheiße passen. Apple call das, Apple call uns, Apple call das, Apple call uns.